White Paintings von Rauschenberg. Von Rauschenberg. 7 Weiße Leinwände und keine Farbe. Keine Farbe. Nur weiß. Nur weiß? Das im Tageslicht unterschiedlich wirkt. Mit den Schatten von den Besuchern. Du, da sind ja nur 7 weiße Leinwände. Was, nur weiße Leinwände? Ja, und keine Farbe. Wie, nur weiß? Ja, nur weiß. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, im Tageslicht wirkt das dann unterschiedlich. Ach so, dann gehen wir quasi, wenn wir später hingehen. Ja, dann ist das mit den Schatten von den Besuchern, ist das anders dann. Ah, das ist gut, wenn die Schatten werfen. Ja, ist gut, wenn ich nicht durchsichtig bin. Ja, sehr gut. Ja, praktisch. Gut. Praktisch.